Die Nachrichten zeigen es uns jeden Tag, wie sie tickt, unsere kapitalistische Gesellschaft. Nur die Leistung zählt. Wir sind gezwungen zur permanenten Selbstoptimierung, um im Wettbewerb mit den anderen mitzuhalten. Das zeigt sich aktuell im Fall Volkswagen. Getürkte Abgaswerte, um bei der Leistungsschau zu glänzen. Das Vertrauen ist dahin. Und so ähnlich ist es im Radrennsport. Statt Diesel ist es hier das Doping, das die Fahrer an die Spitze treiben soll. Ein Skandal, der US-Radrennfahrer Lance Armstrong 2012 von seinem Thron stürzte. Das Vertrauen dahin. Der britische Regisseur Stephen Frears hat Armstrong in seinem neuen Drama The Program nun ein dunkles Denkmal gesetzt. Ob Diesel oder Doping? Wie sich die Bilder doch gleichen, dachte unser Filmkritiker Hartwig Tegler dabei und erstellte diese ironische Collage. Wissen Sie, die Menschen sind klug. Das wird in den nächsten Tagen mit Unterstützung von Volkswagen untersucht werden. Hör auf mich! Werden Sie sagen, Lance Armstrong wurde positiv getestet? Nein. Wurde Lance Armstrong denn getestet? Aber ja und wie, ich bin der am häufigsten getestete Sportler auf diesem Planeten. Ich entschuldige mich in aller Form für das Fehlverhalten. Der Kurs der VW-Aktien. Glaube mir. Die Unregelmäßigkeiten bei Dieselmotoren unseres Konzerns. Keiner meiner Tests war positiv. Widersprechen allem. Aufgrund leistungssteigernder Substanz. Für was Volkswagen steht. Leistungssteigernder Substanz. Bitte glauben Sie mir, wir werden alles tun. Das hat VW heute eingeräumt. Niemals. Manipulieren und Volkswagen. Niemals. Das darf nie wieder vorkommen. Niemals. Wir werden alles tun, um Ihr Vertrauen Schritt für Schritt zurückzugewinnen. Vertrauen. Ich vertraue auf mein Verhältnis zu Dr. Ferrari. Ich glaube, er ist ein Ehrenmann. Wann diese Manipulation von wem veranlasst worden sind? Ich glaube, er ist ein unschuldiger Mann. Dass Herr Winterkorn keine Kenntnis hatte von der Manipulation von Abgaswerten. Augen zu. Dass Herr Professor Dr. Martin Winterkorn angeboten hat, wie bitte? Zurückzutreten. Ach, nein, danke. Ich finde das sehr gut, das ist... Auch ich habe zum jetzigen Zeitpunkt... Das ist eine wichtige Frage. ...noch nicht die Antworten auf alle Fragen. Nächste Frage, bitte. Vielleicht gab es ein Problem in der Vergangenheit. Aber inzwischen gibt es Dopingkontrollen andauernd. Glaube mir. Ich wurde nie positiv getestet. Vertraue mir. Und Sie als unsere Anteilseigner müssen wissen, Volkswagen ist ein kerngesundes, gut aufgestelltes Unternehmen. Okay, Jungs, die Bar ist geöffnet. Ein Unternehmen, auf das wir stolz sein können. Schlafe sanft, süß und fein. Und mindestens genauso guten Zukunftsperspektiven. Ich sehe kein Problem. Sag mir, wo das Problem ist. Ich schätze, es ist nur eine Frage der Zeit, richtig? Langsam gib dich vergessen, doch das spürst du kaum. Das heißt, wir wollen nicht nur immer größer werden, wir wollen vor allem immer besser werden. Das alles muss bezahlt werden. Denkst du, das können wir als Ausgaben verzeichnen? Denkst du das wirklich? Bei der Zufriedenheit unserer Kunden. Hör auf mich und glaube mir. Ich denke, die Richter und die Staatsanwälte sollten gegen jeden ermitteln. Egal wer es ist, weil das ist ihr Job. Daran arbeiten wir mit großem Einsatz und Erfolg. Keiner meiner Tests war positiv. Auch deshalb bitten wir um Ihr Vertrauen. Vertraue mir. Just one reason Volkswagen is the number one selling diesel car brand in America. Und im Vertrauen schickt Hartwig Tegeler hinterher The Program von Stephen Frears herausragend.